Helicobacter ist schlecht. Da der Keim sich in unserer Schleimhaut einnistet und dort chaotisch umherwirbelt, schwächt er diese Schutzbarriere. Mit der Folge, dass die aggressive Magensäure nicht nur unser Essen verdaut, sondern teilweise auch ein bisschen die eigenen Zellen. Wenn er dann noch zusätzlich über die winzige Spritze oder das Anstachelgen verfügt, gibt er unseren Magenzellen damit den Rest. Etwa jeder Fünfte, der dieses Bakterium hat, bekommt dadurch kleine Läsionen in der Magenwand. 3/4 aller Geschwüre im Magen und beinahe alle Geschwüre im Dünndarm entstehen nach einer Infektion mit Helicobacter pylori. Kann man den Keim durch Antibiotika loswerden, verschwinden auch die Magenprobleme. Eine Alternative zu Antibiotika könnte bald auch sogenanntes Sulforaphan werden. Diese Substanz kommt aus Brokkoli und hemmt den Säureschutz der Bakterien. Ein Dauerreiz ist nie besonders gut. Bei einer chronischen Entzündung werden dauernd Zellen gereizt, bis sie sich selber abbauen. Bei älteren Menschen kann dies auch dazu führen, dass sie immer weniger Appetit haben. Im Magen gibt es Stammzellen, die fleißig Nachschub herstellen, um den Verlust schnell zu ersetzen. Wenn diese Nachschubhersteller überlastet sind, machen sie mehr Fehler und können so irgendwann Krebszellen werden. Auch zwischen Helicobacter und Parkinson wird inzwischen ein Zusammenhang hergestellt. Unterm Strich manipuliert Helicobacter an unseren Schutzbarrieren, kann unsere Zellen reizen und kaputt machen, Gifte herstellen und so unseren gesamten Körper schädigen. Wie konnte unser Körper diesem Keim nur so viele Jahrtausende relativ unbewaffnet gegenüberstehen? Warum werden diese Bakterien von unserem Immunsystem so lange und ausgiebig toleriert?